Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Mit noch am Mittwochnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, wenn ihr dann auch anruft. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Markus. Markus ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo, grüße dich. Dein Thema? Mein Thema ist eigentlich fast passend zur gestrigen Sendung Fetischisten. Ja. Ich habe auch einen Fetisch. Ja. Und zwar Frauenkleidung. Frauenkleidung? Ja, trage ich auch sehr privat gerne. Du bist aber kein Transvestit? Nein. Kann man nicht sagen? Nein, ich bin auch nicht schwul. Du bist auch nicht schwul und bist auch nicht transsexuell. Nein, auch nicht. Du bist ein heterosexueller Mann, der gerne Frauenkleidung trägt. Ja, hat das vor ewigen Zeiten angefangen. Vor ewigen Zeiten? Sag ich mal so, ja. So, kann ich nur schätzen, so vielleicht 10, 12 Jahre irgendwie. Ja. Wie fing das an? Mit der Kleidung von der Mama vielleicht? So ungefähr, ja. Ja, was hast du von der Mama zuerst angezogen? Die Strumpfhosen. Die Strumpfhosen. Ja, weil ich einfach irgendwie mal wissen wollte, Mensch, wie fühlt sich das an? Das sieht so dünn aus. Ja. Und habe dann auch beziehungsweise habe dann gemerkt, es fühlt sich auch dünner an, natürlich. Kannst du dich an dieses allererste Gefühl erinnern, dass du als kleiner Stöpsel hattest, als du die Unterhosen, die Strumpfhosen von der Mama angezogen hast? War ein sehr erotisches Gefühl. Wie alt warst du da genau? Boah, wie gesagt, ich muss es jetzt schätzen, ich kann es nicht genau sagen. Ja, ungefähr 14, 15? 14, 15, ja. So was in dem Dreh. So fing es an. Und dann hast du dich heimlich an den Kleiderschrank der Mama gemacht. Nach Anfang, ja. Ja. Hat die das mitbekommen mal? Nein. Nee. Glaube ich eigentlich nicht. Und bist dann so in der Wohnung bei euch zu Hause in der Kleidung von, in den Kleidern der Mutter so rumgelaufen und hast dich angeguckt? Ja, das, ja. Mhm. Und es ist irgendwie dann weitergegangen natürlich. Das heißt, ich habe mir auch selber Kleidung besorgt, irgendwie in meinen Kaufhäusern gewesen oder auch über Versandhäuser teilweise dann auch, wo ich mir dann entsprechende Klamotten besorgt habe, also Röcke, auch Hosen, ähnliches. Ja, machst du das heute auch noch so, dass du in ein Kaufhaus gehst und selbst die Röcke anprobierst und die Kleider? Oder eher doch über einen Versand? Teils, teils. Das ist, wenn ich in ein Kaufhaus gehe, dann muss ich wirklich auch diese Lust und auch ein bisschen, sagen wir mal in Anführungszeichen, Bockigkeit dazu haben. Bockigkeit? Ja, also doch ein bisschen. Also man muss ja auch selbstbewusst dafür sein, ne? Denn das ist ja eine vielleicht auch peinliche Situation, in die Damenabteilung zu gehen als Mann und sich da Sachen auszusuchen und die auch anzuprobieren dann. Das stimmt ja. Also ich es gibt auch lustige Situationen, dass ich irgendwie ich suche mir dann natürlich Momente raus, wo es irgendwie ein bisschen ruhiger dazu geht und wo man nicht so beachtet wird. Und bei einer Gelegenheit war es erstmal ruhig und ich bin damit in irgendeine Umkleidekabine gegangen, habe das anprobiert, mehr oder weniger ganz normal. Und dann wurde es mir einfach zu voll und ich habe die Kleidung in den Kabinen hängen lassen, bin rausgegangen und dann wurde ich irgendwie vom Kaufhausdetektiv verfolgt, der mich dann ansprach, so nach dem Motto, ja, wir haben da den Verdacht. Dass du das geklaut hättest. Dass ich das geklaut hätte und ich den erstmal aufgeklärt habe, die sollen mal in die Kabine reinschauen. Ja. Aber, ja, das ist so einer der Momente, wo ich auch gesagt habe, oder der vielleicht dazu beigetragen hat, dass ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, warum ist das für viele Leute auch so unnormal. Ja, das ist natürlich unnormal. Erzähl doch mal, wie du das so im normalen Leben machst. Ziehst du diese Frauenkleider zu Hause ausschließlich bei dir an? Oder gehst du damit auch raus? Also nicht ausschließlich daheim. Also daheim ist es so nach Lust und Laune. Ich sehe das einfach als Möglichkeit an, das anzuziehen, was ich gerade will. zum Beispiel irgendwie Wochenende, ich stehe auf, greife in den Klamottenschrank und ziehe mir zum Beispiel eine Leggings oder sowas an, was einfach gemütlich ist. Rausgehen, ganz begrenzt, meistens. Wohin gehst du dann raus, wenn du rausgehst? An ziemlich abgelegene Gebiete. Achso, ins Freie, du gehst nicht in irgendwelche Kneipen dann? Nee, mehr ins Freie, irgendwie abgelegene Gebiete. Aber dann ist das schon schwierig, aus dem Haus rauszukommen wahrscheinlich, ne? Aus dem Treppenhaus und dass die Nachbarn dich nicht sehen. Ja, ich wohne im vierten Stock, ich muss also durchs komplette Treppenhaus durchziehen. Britzest du dich denn im Gesicht dann auch so richtig wie eine Frau auf, mit Schminke und Perücke und so? Oder bezieht sich das ausschließlich auf die Kleidung? Nee, wenn ich rausgehe, dann auch mit Schminke. Damit allen drum und dran. Aber damit allen drum und dran, wirklich auch mit Rasieren von den Beinen und ähnlichem. Ja, aber da ist die Angst schon da, dass sich irgendein Nachbar mal erwischt dabei. Ja, ein bisschen. Es sei denn, du bist so gut hergerichtet, dass derjenige dich gar nicht erkennt, dass du dahinter steckst. Ja, das kann ja auch sein. Das ist die Hoffnung, es ist mir noch nicht passiert. Also. Sagen wir, Markus, es hat aber immer eine erotische Komponente bei dir. Das heißt, es macht dich irgendwie scharf, es macht dich an, wenn du Frauenkleidung trägst, auf der Haut spürst. Jein, muss ich sagen. Also es ist, der Grundgedanke dabei ist schon dieses Erotische, dieser Fetisch, auch der dabei ist, also Frauenkleidung zu tragen. Ich habe mir aber irgendwann mal auch Gedanken gemacht, so nach dem Motto, was wäre eigentlich, wenn das ganz normal wäre? Und wie sieht es denn aus, wenn auch Männer einfach ganz offen auf der Straße Röcke tragen könnten? Das heißt also, es gibt zwei Welten, also zwei Ebenen. Einmal diese erotische, die nach wie vor da ist. Ja. Auf der anderen aber auch, dass du denkst, das könnte ja auch normal sein. Warum nicht? Denn die Schotten tragen ja auch Röcke, ist ja schon mal ein Anfang. Zum Beispiel. Ja, sowas. Wer weiß das denn in deinem Umfeld? Das wissen so 3 bis 4 der besten Freunde. Drei bis 4 der besten Freunde. Hast du eine Freundin im Moment? Momentan nein. Du hattest sicher mal eine in den letzten Jahren, gehe ich von aus? Ja, das stimmt. Haben die das mitgekriegt? Nein, jetzt nicht mitgekriegt, wobei ich allerdings sagen muss, dass ich es mitgekriegt hätte, läge eigentlich irgendwie bloß ein paar Tage vor dem Schluss machen. Habe ich nicht verstanden jetzt, dass sie es mitgekriegt? Ja, also sie hat irgendwie Schluss gemacht, bevor ich ihr das sagen konnte. Ach so. Also das war nicht der Anlass, weswegen sie Schluss gemacht hat. Nein, das nicht. Das war ein ganz anderer Anlass irgendwie und fand es im Nachhinein in der Hinsicht auch gerade schade. Ist das nicht schlimm oder schwierig oder vielleicht sogar wirklich sehr belastend, wenn man mit einem Menschen lange zusammen ist? Wie lange wart ihr zusammen oder wie lange währte deine längste Beziehung? Da nie mitgestoppt. Naja, man weiß es doch, also 1 Jahr oder 4 Jahre oder so. Nee, es waren immer nur ein paar Monate und bei der letzten war es wirklich irgendwie so 2-3 Monate. Ach so, na gut, dann ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber es ist ja schon blöd, wenn man sowas ganz Gravierendes, was das eigene Leben bestimmt, was man dann dem Partner nicht erzählen kann. Ne? Ja, das ist halt einfach auch die Angst, die... Natürlich, natürlich. So, dein Fetisch ist oder sind Frauenkleidung, sind Frauenkleider. Was ist so, hast du einen bestimmten Traum, was du gerne noch machen möchtest mal mit diesem Fetisch? Ein Traum in Anführungszeichen, also es ist wirklich jetzt so was Weitreichendes irgendwie, dass man einfach wirklich ganz normal damit umgehen könnte. Das heißt, du würdest gerne jeden Tag damit rumlaufen, ohne dass du dumm angeguckt wirst? Richtig. Und einfach diesem Spaß und dieser Ambition nachgehen können. So ungefähr. Weil das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel meistens nur irgendwie in abgelegene Gebiete marschiere. Ja, das ist ja auch dann verrückt. Dann gehst du in Sümpfen und auf Wiesen oder in Wäldern, gehst du mit deinen Pumps und mit deinem Minirock spazieren. Ja, nicht nur Minirock. Also es naja, ist kann egal. Sein, wirklich eine Damenhose auch oder so. Ja. Das ist jeweils von der Laune ab. Was ist das für ein Gefühl, wenn dann der Jäger vorbeikommt oder irgendjemand dir begegnet, ein Spaziergänger? Ist das eine Aufregung für dich? Britzelt es dann in dir? Ein bisschen ja. Wobei in der Hinsicht einfach diese Sache da ist, hoffentlich erkenne ich nicht, dass ich ein Mann bin. Ach so. Weil er eventuell irgendwie abfällig reagieren könnte. Verstehe. Und weil es ja eben nicht so en vogue ist. Richtig. Ein Nachklapp zu unserer Sendung Fetisch. Fetischisten gestern warst du und du hast den Fetisch Frauenkleider. Ich danke für den Anruf und danke, dass du es erzählt hast. Ja, gerne. Alles Gute, Markus. Wünsche ich dir auch. Also wenn ich demnächst mal im Wald spazieren gehe und da geht so eine saugeile Blondine an mir vorbei, dann bist du das. Ne? Im vielleicht. Einen Aufruf hätte ich noch ganz kurz eventuell. Bitte. Wenn irgendwelche Männer jetzt denken, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Probiert's einfach aus, auch wenn es nur daheim oder sowas ist. Na gut, also. Aber ich glaube, wer dazu eine Affinität hat, der macht das. Den müssen wir jetzt nicht noch dazu aufrufen, das zu machen. Vielleicht ein bisschen mehr Mut. Vielleicht ein bisschen mehr Mut. Und ein bisschen mehr Toleranz, ne? Das Toleranz, dass die anderen nicht die Nase rümpfen. Das auf jeden Fall. Lieber Markus, alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und dem ganzen Team alle liebe Grüße. Danke sehr, auf Wiederhören. Ciao. Wir haben, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Gestern hatten wir das Thema Fetischisten. Das muss aber nicht das Thema sein, ganz egal, was euch interessiert. 0800 5678 111, Faxnummer, das war die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit. Ja, das sieht aber seltsam aus hier auf meinem Computer. Angie, stimmt das? Ja, hallo Domian. Hallo. Hier ist Angie. Angie. Und ich bin Sklavin Angie. Du bist Sklavin. Und da steht noch, hier steht noch Dom 1, was heißt das? Herr Dom 1, das ist mein Herr. Ach so, Herr Dom 1. Ja, und was er erlaubt mir also ab und zu deine Sendung zu sehen, weil wir die beide gut finden. Du bist die Sklavin von diesem Herrn Dom. Ja. Heißt der Dom oder ist das eine Abkürzung von Dominant irgendwie? Herr Dom 1. Herr Dom 1. Herr, weil er mein Herr ist. Ja. Dom, weil er dominant ist. Und warum? Eins, es gibt nur eine Nummer 1. Und du sagst auch Herr Dom 1 zu ihm? Nein, ich sage mein Herr. Mein Herr. Und du bist die Sklavin von Herr Dom 1? Ja, richtig. Du bist 44 Jahre alt, das habe ich gerade nicht gesagt. Bitte? Du bist 44, das habe ich gerade nicht gesagt. Ja, richtig. Wie lange bist du schon seine Sklavin? Seit circa einem Jahr. Wie sieht das aus? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? Ich bin eine sogenannte 24-7. Das heißt, wir sehen uns 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das heißt, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen. Ihr lebt hier zusammen? Noch mehr Sklaven. Das wird ja aber doller. Also, ihr lebt den ganzen Tag zusammen. Du und dein Herr. Ja, richtig. Ihr arbeitet auch zusammen. Ja. Und es gibt noch mehr Sklaven. Ja, und Butler. Wie viele Sklaven gibt es denn noch? Vier. Vier. Und das sind alles Frauen oder ist auch ein Mann bei? Ist auch ein Mann bei. Ein Mann und drei Frauen? Ja. Und einen Herrn? Und einen Herrn, ja. Und ihr arbeitet alle auch zusammen? Ja. Alle arbeitet ihr zusammen? Ja, nicht alle. Da ist eine Sklavin, die arbeitet im Ausland. Und wenn die fragen darf, was macht ihr und was arbeitet ihr? Ich bin EDV-Fachfrau. Ja. Ich mache also eigentlich alles, was im Büro anfällt. Das heißt, es gibt eine Firma, die deinem Herrn gehört. Ja, richtig. Und ihr seid quasi die Angestellten und quasi auch seine Sklaven. Ja, richtig. Es ist ein privates Verhältnis und ein dienstliches Verhältnis. Genau, beides. Ihr sitzt den ganzen Tag im Büro miteinander zusammen, macht eure Geschäfte, eure dienstlichen Angelegenheiten und geht dann, wohnt ihr auch alle in einer Wohnung zusammen, abgesehen von der einen Frau, von der du gerade geredet hast? Also hier ist ein Anwesen. Ein Anwesen, also ein großes Haus, oder? Ja, das ist ein ehemaliger Bauernhof. Ein ehemaliger Bauernhof. Und dort lebt ihr alle? Ja, nicht alle. Also ich lebe hier. Ja. Der Butler lebt hier. Ja. Der Herr lebt hier. Ja. Und ich habe, vor allen Dingen, ich habe... Entschuldigung, du darfst jetzt nicht beleidigt sein, wenn ich so ein bisschen lache. Nein. Ich nehme das ernst, aber es klingt halt ein bisschen ungewöhnlich. Genau, ich hatte angerufen wegen der Sendung gestern, da ging es ja um Fetisch. Ja. Und mein Fetisch ist eben, ich stehe unheimlich darauf, wenn ich mal eine Ohrfeige von meinem Herrn bekomme. Ja. Oder auf den Natursekt. Ja, also du magst gerne Pipi. So, ja. Mal im Gesicht oder trinkst es gar auch oder so. Ich trink's. Von ihm? Ja. Ja. Und ich muss sagen... Wann ohrfeigt er dich denn so? Wenn ich ihn reize. Wenn du ihn reizt. Und da dir das gefällt, reizt du ihn öfters? Ja, ich reize ihn sehr gerne, ja. Das kann also sein, du sitzt am Computer am Tage? Ja, das ist zu keiner festgelegten Zeit. Nee, es kommt über dich, dass du ihn reizt und dann kommt er zu dir in eurem Büro und klatscht dir einen ins Gesicht. Ja. Das willst du dann aber auch so und das ist auch okay. Ja. Ja. Fahr ich voll drauf ab. Also, jetzt nochmal von ganz unten. Das ist also eine große WG letztendlich, was ihr da habt. Kann man so sagen. Eine WG, und das Verrückte daran ist ja, so wie ich es verstanden habe, dass ihr eben auch zusammen arbeitet. Genau. Wie findet sich denn sowas? Wie habt ihr euch gefunden? Ja, im Grunde genommen gefunden haben wir uns durchs Chatten. Mhm. Und zwar kam es dadurch, ich habe mich von meinem Mann damals getrennt, habe dann zufällig im Chat, bin ich in den SM-Bereich gelandet und hatte absolut keine Ahnung davon. Und war natürlich der Meinung, wie es langläufig jeder hat, der da nichts mit zu tun hat, es geht sich da nur ums Schlagen und geschlagen werden. Und lernte dann jemanden kennen aus der Schweiz. Ja. Und war dann seine Sklavin. So, und dann kriegte ich den Auftrag, mir jemanden zu suchen, der in meiner Nähe wohnt. Weil ja die Schweiz sehr weit weg war von mir. Und dann habe ich im Chat, habe ich dann meinen Herrn getroffen, und dann gefiel mir, was er geschrieben hatte. Den jetzigen? Ja. Ja. Und dann habe ich ihn einfach angeklickt und habe gefragt um Erlaubnis, ob ich mit ihm reden dürfte. Ja. Hat er mich natürlich gleich runtergeputzt, ne? Und hat gesagt, wie ich es wagen könnte. Ich hätte doch sicher einen Herrn. Ja, und dann so nach und nach, wir haben dann telefoniert und geschattet. Und irgendwann hat er dann mich mal aufgeklärt, was SM eigentlich bedeutet. Und dass auch ein Herr eine gewisse Verantwortung hat für seine Sklaven und Sklavinnen. Und hat dann gesagt, ich soll zu ihm kommen. Ja, dann bin ich hingefahren und seitdem bin ich hier. Und seitdem bin ich unheimlich stark geworden. Du bist stark geworden und bist du auch, lebst du glücklich in dieser Art des Lebens? Ja. Ja. Erst jetzt lebe ich, seitdem ich in dieser Beziehung bin. Und du warst früher eine ganz normale Ehefrau? Ganz normale Ehefrau mit Töchtern. Ach, du hast Kinder sogar? Ja. Wie viele? Kinder, Enkelkinder. Und was wissen die, wie du jetzt lebst? Ja, meine Töchter wissen's. Und können die das überhaupt verstehen oder waren die völlig entsetzt, als du es erzählt hast? Die haben gesagt, Mama, wenn du jetzt glücklich bist, dann lebe dein Leben. Dann hast du aber sehr offene und sehr tolerante Töchter. Ja. Ja. Warum will ein Mensch, oder jetzt in deinem Falle du, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Sklavin sein? Sklave sein, warum? Ist eigentlich für mich ganz einfach erklärt. Ich habe endlich jemanden gefunden, dem ich 100% vertrauen kann. Also wenn mein Herr mich auf ein Hochhausdach stellen würde und sagt, spring, dann würde ich runterspringen mit der Gewissheit, er hat irgendwas arrangiert, dass ich nicht runterfallen kann. Aber du musst deinen Herrn ja mit anderen teilen. Das ist ja nicht so wie eine klassische Beziehung. Ja. Da sind ja andere. Ja. Habt ihr denn auch alle Sex miteinander? Gibt es erotische Verknüpfungen? Nö, untereinander nicht. Untereinander nicht, aber alle mit dem Herrn? Ja, also wir untereinander schon. Ja. Aber nicht gemeinsam mit dem Herrn. Nicht gemeinsam mit dem Herrn. Ich höre immer so eine tiefe, sonore Stimme im Hintergrund. Ist das der Herr? Ja, der ist auch hier, ja. Mag er denn vielleicht gleich auch mal ein paar Worte mit mir reden oder möchte er es nicht? Ja, er nickt. Er nickt, das ist schön. Dann komme ich da gerne gleich drauf zurück. Nun ist es aber auch ganz, ganz kurios, dass du auch noch gerade dann auch noch so etwas arbeiten kannst, was er halt da angeboten hat, welche Art von Firma er hat. Ja, da ist eben, sind mehrere Zufälle zusammengekommen. Er hat mir ja auch zweimal schon das Leben gerettet, ne? Er hat dir zweimal das Leben gerettet? Ja. Weil das war ein Zufall? Ja, seitdem ich hier bin, also beim ersten Mal war ganz zu Anfang, wo ich hier war. Durch meinen Zucker habe ich öfter schon mal auch Geschwüre und sowas. Und er hatte mal eine Äußerung zu mir gemacht, die ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Und zwar, wenn jemand krank ist, der fliegt. Ja, fliegt vom Hof. Ach so. Und dann hatte ich eben dieses Gespür und habe ihm nichts davon gesagt. Es ging so weit, bis ich eine Blutvergiftung hatte und habe immer noch nichts gesagt. Und er hat es mir dann aber angemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Und hat es dann sich angesehen und hat mich sofort ins Krankenhaus gebracht. Ne? Da war es also wirklich 5:12. Und hat dich nicht vom Hof gejagt? Nein. Er hat es auch, ich hab's so verstanden, wie er es gesagt hat. Aber gemeint hatte er, wenn jemand nur vortäuscht, krank zu sein, um nicht zu arbeiten. Würdest du sagen, dass du deinen Herrn, Herr Dom 1, liebst? Ja. Ich habe in meinem Profil, im Chat habe ich stehen, also es ist nicht mein Herr, es ist mein Herr, mein Dom, mein Leben. Und du bist nicht eifersüchtig auf die anderen Sklaven? Nein. das geht ganz reibungslos, läuft das alles zwischen euch ab. Ja, wir aber, lachen auch viel. Aber der Herr hat so natürlich auch das Sagen. Wenn irgendwas nicht so richtig läuft, dann geht er dazwischen und sagt, Schluss jetzt, wir machen das so und ihr fügt euch dann alle. Ja. Ja. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie ein Flitzebogen auf diesen Herrn, wenn du ihn mir netterweise geben könntest. Ja, ich gebe dich weiter. Okay, einfach danke schön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo. Ich grüße dich herzlich. Wie soll ich dich ansprechen? Oh, meinen Namen möchte ich gerade nicht sagen. Okay, dann sage ich einfach nur, ich sage Herr Dom 1 weiter zu dir. Alles klar. So wie die anderen das auch zu dir sagen. Ja, okay. Du bist ein sehr dominanter Mann und du hast, was natürlich für normale Ohren erstmal ein bisschen befremdlich klingt, hast wie viel waren es jetzt? 4, ne? 4 Sklaven. Ja. 4 Sklaven. Mhm. Wie alt bist du? Ich habe die 50 erreicht. Die 50. Und mache das schon über 20 Jahre. Und ist dir das immer so gelungen, dass du mit deinen Sklaven zusammen wohnst und auch gleichzeitig arbeitest? Ja. Das hat immer geklappt? Ja. Du bist der Chef der Firma und hast dir immer die Leute rangeholt, die dir privat auch so genehm waren? Ja. Ja, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen. Man muss sich mal den SM-Bereich überhaupt vorstellen, aber nicht wie der Volksmund den kennt. Mhm. Der Volksmund sagt immer, da gibt es nur Peitschen und Schläge, bitte. Mhm. Ja. Mhm. Es ist doch gar nicht so. Es gibt dominante Menschen und es gibt devote Menschen. Mhm. Das ist einfach nicht abzustreiten. Mhm. Und wenn sich dann Dominante und Devote finden und sich noch mögen und gemeinsam zusammenleben können, das ist doch eine ganz tolle Geschichte. Können denn deine Sklaven zu jeder Zeit weggehen, wenn sie das wollen? Ja. Das ja. Also ja. Das basiert alles schon auf, das muss man, glaube ich, auch nochmal klar sagen, auf der Freiwilligkeit. Ne? Ja. Du zwingst niemanden, da passieren nicht irgendwelche Rechtsbrüche oder irgendetwas. Es ist alles im grünen Bereich, es ist alles auf der Basis der Freiwilligkeit von den Menschen, die dich umgeben. Ich glaube, das Einzige, was mich von den anderen sogenannten Doms in Deutschland oder europaweit unterscheidet, deswegen bin ich auch sehr unbeliebt. Ich sage immer, ein Herr muss um den Sklaven oder um die Sklavin kämpfen und auch buhlen. Mhm. Wenn er das Vertrauen bekommt, dann muss er es auch rechtfertigen irgendwie. Mhm. Da muss ich erst verdienen, sonst geht es nicht im Leben. Liebst du deine Sklaven alle? Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine Form, eine ganz ungewöhnliche Zusammenlebensform. Du hast 3 Frauen und einen Mann. Ja. Ja, das ist viel Weiberei, könnte man sagen. Hast du, ich schlafe aber nicht mit denen. Du schläfst überhaupt nicht mit denen? Nein. Mit wem schläfst du? Die Frage möchte ich nicht beantworten. Die möchtest du nicht beantworten? Nein. Aber es gibt sexuelle Verbindung zwischen euch. Ja, natürlich. Zwischen dir und den Sklaven. Ja. Wie sehen die aus? Was machst du sexuell mit deinen Sklaven oder den Sklavinnen? Jetzt gehen wir hier ans Eingemachte. Du musst es nicht alles erzählen. Aber ich führe vor. Du führst vor. Ja. Was immer wir jetzt auch darunter. Das heißt also, ich kenne sämtliche Vorlieben sexueller Art von meinen Sklaven. Ja. Und ja, hetze die im Prinzip aufeinander. Wobei dieses Wort hetzen sollte bitte nicht negativ ausgelegt werden. Achso, du hast einen Spaß daran, wenn die Sklaven miteinander in einen erotisch-sexuellen Kontakt kommen. Zum Beispiel. Und du stehst dann dabei, guckst zu und gibst Anweisungen, wie die das machen sollen und was die machen sollen. Zum Beispiel, ja. Was dich dann aber natürlicherweise doch eigentlich wahrscheinlich auch sehr erregt, das zu sehen dann. Ja. Aber darüber willst du nicht weiter sprechen, was du dann tust. Mhm. Mhm. Bist du ein bisexuell veranlagter Mensch, dass du dir auch einen männlichen Sklaven hältst, oder? Nein. Was heißt das? Situationsbezogen. Ja. Habt ihr in eurer Firma auch noch jemand anderen, der kein Sklave ist? Ja, auch schon seit 10, 12 Jahren, sicher. Wie viele Leute arbeiten da noch in deiner Firma? Noch 3. Ja. Wissen die um eure sehr ungewöhnliche private? Ja, natürlich. Das wissen die. Ja. Aber da musst du doch immer auch nicht so, du switchst dann doch zwischen 2 Rollen. Einmal bist du der Herr und einmal bist du der ganz normale Arbeitgeber. Nein, ich bin immer so, wie ich bin. Du bist immer, wie du bist. Ja. Und die anderen sind auch nicht irritiert, wenn du der Angie zum Beispiel einfach mal eine Ohrfeige gibst. Nein. Die wissen um die Spielregeln und wissen, was da los ist. Ja, sicher. Das ist schon sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Aber schlimm ist es, wenn sie keine bekommt. Was ist dann? Ja, dann rastet sie aus, ne? Dann ist sie unzufrieden und, und unglücklich. Hm. Unzufrieden, sicher. Ja. Unglücklich nicht, aber unzufrieden. Wir müssen nochmal sagen, weil sicher viele Leute jetzt vielleicht empört sind. Das ist alles freiwillig, ne? Das ist wirklich freiwillig. Ja, natürlich. Mhm. Ich bin zum Beispiel jemand, der grundsätzlich nicht schlägt, vor allen Dingen keine Ohrfeigen. Mhm. Mhm. Das war für mich eine unheimliche Überwindung. Mhm. Ne? Hast du denn auch Kinder oder Familie? Ich habe auch Kinder, ja. Wissen die auch, wie du lebst? Nein, meine Kinder sind noch zu klein. Ach so. So. Die leben auch nicht in eurem Anwesen? Nein, leben nicht auf unserem Anwesen. Ja. Und die Frau, mit der du diese Kinder hast, weiß die, wie du gepolt bist? Und ja, du, natürlich. Die weiß das. Ja. Und die toleriert das auch? Ja, sie war ja auch Sklavin. Ach, sie war auch Sklavin. Ja. Aber ist jetzt nicht im Moment bei dir? Nein. Sie ist nicht da. Ich merke schon, dass du das nicht so gerne erzählen möchtest und ich möchte da auch nicht so sehr in dir rumbohren. Ich glaube, das ist eine ganz ungewöhnliche Form des Zusammenlebens. Ich will aber nur eins, wenn ich eins sagen darf, ja. Es ist eine unheimliche Verantwortung, ja. Wenn du Sklaven hast und die legen im Prinzip alles in deine Hände. Mhm. Ja, die Angie hat das ja gerade mit dem Beispiel mit dem Hochhaus so gut auf den Punkt gebracht, glaube ich. Wenn du sagst, spring von einem Hochhaus, würde sie es tun, weil sie davon ausgeht, dass du irgendetwas Besonderes arrangiert hast, du wirst nicht zu Schaden kommen. Sie wird nicht zu Schaden kommen. Aber natürlich, das Wichtigste ist doch das Leben und die Gesundheit. Wann endet denn eigentlich mal so ein Verhältnis? Wenn du einfach keinen Bock mehr hast, oder wie? Normalerweise mit dem Tod, mit 24-7 Beziehung. Also, das ist also ein wie eine Ehe letztendlich, ja. Wie eine ja. Ehe angelegt ist. Das ja, ist eine aber sehr ehrlich. Verbindung fürs Leben. Extrem ehrlich, weil wir ja unsere Ambitionen, unsere Neigungen ausleben. Ja. Habt ihr auch schon mal noch Besuch von anderen Leuten, mit denen ihr dann gewisse Spiele oder Dinge tut? Oder seid ihr immer so unter euch in eurer Familie quasi? Nein, natürlich. Wir haben sehr viel Besuch. Ja. Weil ich einen sehr guten, oder sehr, da ich sehr bekannt bin europaweit, kommen also sehr viele Leute hin. Also du bist bekannt europaweit in dieser Szenerie? Ja. Ja. Die anderen Sklaven... Aber meistens negativ, ne, bin ich bekannt. Warum negativ? Ja, weil ich auf sogenannte Dumm-Dumms nicht stehe, die schlagen. Ach so, also weil du es ein bisschen besser machst und menschlicher. Das kann ich nicht sagen, aber ich sehe schon den Menschen, ne? Ja. Die anderen Sklaven, die du noch hast, wie alt sind die? So ungefähr. Zwischen? Ja, zwischen 25 und 40. 25 und 40, ja. Ja. Also, ich fand das sehr interessant, mich mit dir unterhalten zu haben. Mhm. Und die Angie hatte dich um Erlaubnis gebeten, hier anzurufen. Ja, es ging gestern. Es ging um die Fetischgeschichte. Ja. Sie sagte, mein Fetisch ist dein Natursekt und die Ohrfeigen darf ich anrufen. Ja. Und wir finden deine Sendung super, wenn ich so sagen darf. Vielen Dank. Ja, wir schauen ab und zu mit 6 oder 7 Leuten hier, also ein Dom oder zwei Doms, der Sklaven. Ja, ja. Man muss sich das so vorstellen, wir sitzen dann auf der Couch oder auf dem Sessel. Ja. Und die Sklaven, die knien dann, ja. Ja. Aber dann bei deiner Sendung würden sie eine ganz bequeme Stellung einnehmen. Das ist ja verrückt. Wenn ich mal in die Wohnzimmer gucken könnte, hier durch die Kamera, was haben die Sklaven denn dann an? Eine besondere Kleidung ist es? Nein, keine besondere Kleidung. Also ganz normal Alltagskleidung, Jeans oder sowas, ja. Die haben die Schuhe draußen abzulenken, den Barfuß dann. Ah ja. Ne? Also leicht bekleidet. Ja. Strumpfhosen dürfen die Damen nicht anhaben. Nicht anhaben? Nein. Warum nicht? Ich wünsche das so. Du wünschst das so? Ja. Ja, da fragt man nicht weiter, warum. Ich merke schon, ich könnte jetzt eine Stunde mit dir noch reden. Es sind 1000 Fragen kommen mir. Lass mich noch eine Frage fragen. Was ist das, die oberste Regel auf eurem Hof, auf eurem Anwesen? Gesundheit. Gesundheit. Ja. Das ist eine gute Und die Frage. Ehrlichkeit. Und die Ehrlichkeit und letztendlich auch die Unterordnung unter dich, ne? Ja, das liegt ja bei den Menschen selber. Es gibt einfach die Wohnungen. Ja, genau, so hast du es ja auch schon gesagt. Hm? Lieber Herr Dom, wie immer du heißen magst, ja. Schön mit dir gesprochen zu haben. Darf ich alle Doms und Top und Banden grüßen, ja. Die hier zuschauen? Ja, gerne. Und wenn jemand kommen möchte, soll ruhig kommen. Gerne. Also ich finde, das ist durchaus auch ein Modell des Zusammenlebens. Es muss ja nicht immer so die klassische Familie sein oder das Pärchen. Wenn ihr euch so engagiert habt, ist es wunderbar. Und wir sind glücklich und leben. Wunderbar. Ich bin Grafiker vom Beruf und das haut ganz toll hin. Absolut, absolut richtig finde ich das. Grüße die Sklaven von mir. Das tue ich. Alles Gute. Ja. Und vielleicht läuft man sich irgendwann mal über den Weg oder wir können uns nochmal unterhalten. Es wäre irre. Alles Gute. Ja, danke dir. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir eine kleine Pause. 1 Uhr 29 und 45 Sekunden. Ich glaube, ich werde mir auch ein paar Sklaven jetzt halten. So vom Namen her liegt es ja schon recht nahe, ne? Herr Dom Jan oder so. Herr Dom Jan. Ich könnte mir meine Mitarbeiter, das ist eine gute Idee, ne? Dass ich meine ganzen Mitarbeiter hier auch als Sklaven einstelle. Ich rede gleich mal mit denen. Hier ist 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter 0800 5678 111. Und jetzt bin ich verbunden mit Armin und Armin ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen Domian. Morgen Armin. Ist eine tolle Geschichte, ne, was wir gerade gehört haben. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Habe ich das auch noch nie gehört. Muss ich also, es gibt doch Sachen, da hat man so noch nie was von gehört. Mitten in Deutschland, ne? Ganz etabliert, wahrscheinlich haben die ein schickes Anwesen, ein tolles altes Bauernhaus, schön renoviert und doch findet ein ganz anderes Leben statt, als man so erwartet. Ja, und alle scheinen glücklich zu sein. Und alle scheinen glücklich zu sein. Prima. Was will man mehr? Genau. Weswegen rufst du an, Armin? Ja, mein Thema ist auch Fetischisten. Auch? Ja. Mein Fetisch ist PVC-Kleidung, Schwerpunkt Regenkleidung. Ach nein. Ja. PVC, Schwerpunkt Regenkleidung. Ja, das ist sehr gewachsen, die ganze Sache. Ich habe also früher mal gedacht, ich bin so ziemlich allein auf der Welt damit. Ja. Und seitdem es Internet gibt, wird es also täglich mehr. Also wenn man jetzt in der Suchmaschine den Suchbegriff eingibt, dann kommen so viele Seiten, dass man das überhaupt gar nicht mehr überblicken kann. Das ist ja so Wahnsinn. Ja, das Internet ist wirklich, ich habe es ja gestern schon mal gesagt, eine ganz tolle Sache für Leute, die ungewöhnliche Neigungen haben, einfach zueinander zu finden und miteinander was zu machen. Ja, ganz genau. PVC-Fetischist. Jawohl. Regenkleidung. Ja. Seit wann hast du das? Ja, ich bin momentan dran an meiner Autobiografie am Schreiben, also ja? Ein kleines Buch. Ich, der PVC-Man oder so? Ja, so in etwa, also mein Fetisch und ich nenne ich das wahrscheinlich. Auch nicht schlecht. Und ich habe mir dann nur so überlegt, woher kommt das, dass du das so toll findest, das Material, das Glänzende und das Weiche und Glatte. Du hast doch wahrscheinlich auch so eine Urerfahrung gemacht, ne? Ja, also im Kindesalter habe ich damit mal Kontakt gehabt. Da habe ich mal einen Mantel bekommen von den Großeltern und den habe ich oft getragen und das fand ich unheimlich weich und angenehm auf der Haut und ich denke mal, seitdem habe ich das, weil weiter zurück kann ich es nicht mehr verfolgen. Mhm. Und irgendwo hat mich das da wohl gepackt. Und dann hat sich das so allmählich aufgebaut. Ja, aber ganz allmählich. Ich habe also dann erst so mit 10 Jahren wohl kapiert, dass da in der Richtung, dass ich da irgendwo geil drauf werde. Also dann fing das so langsam an mit der Pubertät. Mhm. Und also auch eine ganz klare sexuelle Komponente? Ja, aber ich sag mal, ich habe immer gedacht, das wäre schon fast krankhaft. Aber mittlerweile, nach der Aufklärung so in allen Medien, scheint das ja gar nicht krankhaft zu sein, sondern ist einfach eine Neigung. Aufklärung in allen Medien, man sieht das jeden Abend in den Tagesthemen, ne, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Nein. Soweit ist es nicht. Durchs Internet. Ist klar. Jetzt stelle ich mir vor, dass deine ganze Wohnung, dass du ganz viele Kleiderschränke hast mit irrsinnig viel Klamotten, die irgendwie regenkleidungsmäßig ähnlich aussehen. Ja, leider hat man viel zu viel gesammelt im Laufe der Jahre. Also ich bin jetzt 16 Jahre zusammen mit meiner Frau. Ist die auch so drauf? Am Anfang gar nicht. Aber die fand dann das Material auch sehr, sehr glatt und es ist. Ich vergleiche das immer damit, wenn jemand das gar nicht nachvollziehen kann, dann sage ich immer, stell dir vor, du bist mit deiner Frau im Badezimmer, bist unter der Dusche und seifst dich ein und dann verwöhnt ihr euch gegenseitig mit Streicheleinheiten, dieses glatte Gleiten auf der Haut. Und ja, aber das ist ja was anderes. Wenn du so einen weichen Schaum hast, ist ja was anderes als so einen klebrigen Regenmantel. Ja, das ist ja genau der Punkt. Es klebt nur am Anfang. Wenn du jetzt, es gibt ja nicht nur Regenmäntel, da zieht man eine Hose zu an, da kann man, gibt ja alles, es gibt von Kleider über Overalls, die Firmen bieten ja alles an. Sind das ganz normal, sind das so seriöse Firmen oder gibt es ja auch, ganz seriös. Oder sind es speziell auch Firmen, die für Leute etwas herstellen wie dich jetzt beispielsweise? Ja, also es sind eigentlich mehr spezielle Firmen. Ah ja. Was meinst du? Aber dann ganz breitbandig, also die stellen jetzt nicht nur jetzt PVC-Kleidung her, die machen auch, also ich sag mal normale Kleidung, die auch, sag ich jetzt mal, in der Disco getragen werden kann. Verstehe. Das verschwimmt dann so. Verstehe. So in der Techno-Szene ist es ja auch angesagt gewesen. Genau. Immer noch angesagt. Also, du hast deine Frau ein bisschen interessieren können dafür. Ja. Wie stelle ich mir das denn jetzt vor? Jetzt liegt ihr beiden Hübschen in eurem Ehebett in Regenkleidung mit Gummistiefeln und habt Spaß miteinander? Oder? Ja, fast so. Ehrlich, auch mit Gummistiefeln? Die werden ausgezogen. Die werden ausgezogen. Ja, das ist höchstens, wenn wir schöne Bilder machen und so. Gibt es denn PVC-Söckchen oder sowas? Gibt es ja. Gibt es auch. Gibt es mittlerweile alles, hat es ja früher gar nicht gegeben. Nein. Und die zieht ihr denn auch an, ihr beiden? Ja, also vor allem ich. Also meine Frau zieht sich nicht ganz so viel an, aber soweit, dass es uns beiden dann auch gefällt. Vor also, allem die Transparenz dann auch. Das ist viel transparente Kleidung. Achso, dass man durchgucken kann. Genau, das ist auch noch ein zusätzlicher Kick. Ah, ja. Darum kaufen sich halt auch viele Leute, die eigentlich gar nicht die Neigung haben, sondern die einfach diese Transparenz mögen. Mhm. Und viele, ich bin schon oft gewesen, habe ich denen das gezeigt. Und die Leute fummeln komischerweise immer mit den Händen an das Material und fühlen. Also damit ich es mir noch besser vorstellen kann. Es kann also durchaus sein, dass du eine Regenhose anhast, eine durchsichtige Regenhose. Zum Beispiel. Farbig oder natural. Oder natural. Und dazu hast du ein Cape um oder vielleicht so eine Jacke. Oder Mantel, aber auch farbig oder natural. Dazu, ja. Darunter hast du nichts, bist du nackt. Ja, das, genau. Das ist der Clou an der ganzen das Sache. Ist der ne? Clou, ja. So, und dann klebt es erstmal ein bisschen, die ersten Minuten. Genau. Nachdem, wie warm es ist. Man schwitzt darunter. Genau, dann ist es ein bisschen unangenehm. Also für den ich nicht mag, meine Frau stört es dann ein bisschen. Und dann kommt es, wenn man dann so auf Touren kommt und schwitzt dann hat der, dann tut der Körper einen Film bilden und dann gleitet das Material auf der Haut. Also es ist so ein Glitch in einem drin. Ja, das fühlt sich, also es fühlt aber, wie kommt man denn da auf Touren? Du bist ja noch ganz in voller Montur angezogen quasi. Ja, das Material selber. Also, aber wie kommst du... man dann mehr? Also ich sag mal, es ist mehr Petting-mäßig. Ach so. Also es kann sein, dass deine Frau dich dann an der entsprechenden Stelle berührt, ohne dass die Hose ausgezogen wird, die Regenhose. Genau. So. Es gibt auch Hosen, die haben dann passend dazu sogar Reißverschlüsse oder Klappen. Ja. Also die Industrie lässt sich da immer wieder neue, raffinierte... Findet denn dann deine sexuelle Erfüllung, deine körperliche Erfüllung, sprich der Orgasmus, findet der immer in der Regenkleidung statt? Immer, oder zieht ja. Oder immer. Mit der Regenkleidung dann auch. Also du ziehst sie nicht aus und schläfst dann mit deiner Frau? Nein, aber also immer ein Teil an. Es kann also ein aufgeknöpfter Mantel zum Beispiel sein. Aber deine Frau hat die Chance, an das beste Stück ranzukommen? Kein Problem, ja. Kein Problem. Ich sag mal, das geht noch ein bisschen weiter. Wir haben im Laufe der Zeit also auch noch Fesselspiele dazu genommen. Ja. Weil auch diese Rollenspiele uns dann gefallen haben. Irgendwann wurde es dann ein bisschen langweilig, dann haben wir geguckt, was machen wir noch. Und ich hatte auch da früher wohl auch irgendwo mal ein Schlüsselerlebnis in der Schule, dann mit einem Cowboy und Indianerspiele, und irgendwo gefiel mir das dann auch gut, diese Rollentausch. Einmal ist der untertan und dann also, der andere. Einmal devot, einmal dominant. Genau, so. Aber alles soft, ne? Also nicht jetzt hartes SM oder ja. So. Habt ihr auch Kinder? Nein. Nein. Dann ist das ja einfach. So wäre es ja schwierig, das wir den Kindern also verheimlichen und ja, sie da ranzuführen. Mittlerweile ist so viel angeversammelt, sage ich mal. Und gut, man könnte es alles im Kleiderschrank verstauen, aber trotzdem. Also ist eine ganze Menge Stoff, oder das heißt PVC ist da. Ja, genau. Also ein bisschen Lack auch, aber Lack muss dann PVC-Lack sein. Ja. Es muss wirklich PVC sein. Ja. Es darf nicht aus einem anderen Material sein. Ja, ich meine, ich mache auch so Lackkleidung auch, finde ich erotisch, wenn ich jetzt jemanden... Es gibt ja lackbeschichtetes Material, das trägt meine Frau auch oft. Das ist dann ja von außen auch super glatt, nur von innen ist es dann Baumwolle. Verstehe, das ist natürlich dann völlig kontraproduktiv mit der Baumwolle. Genau, und meine Frau liebt es, weil das schön auf der Haut warm und weich ist. Mhm. Und das gefällt mir also auch genauso. Oft zieht meine Frau das drunter. Ach so. Sag mal, Armin, seid ihr immer alleine, ihr beiden, oder habt ihr besucht ihr auch schon mal Gleichgesinnte und habt da so eine kleine Orgie oder sowas? Das suchen wir noch, aber das Problem ist, wir wohnen hier am linken Niederrhein, so viel darf man verraten, und hier ist das alles so ländlich. Ah, am linken Niederrhein wird es auch Leute geben, die auf PVC stehen. Ja, ich schwören, in jedem Dorf gibt es was. Also ich habe jetzt mehrere Firmen, und der eine große Firma, die im Internet sehr viel verkauft, er sagt auch, in meiner Ortschaft sind alleine schon 4 Kunden. Siehste, und wohnen in den Dörfern. Der PVC-Freak ist überall. Ja, er kennt ihn nur nicht so. Aber lass mich doch mal ernsthaft darauf zurückkommen. Ich hatte gestern ja auch so einen ähnlichen Fall. Ich glaube, der letzte Anrufer war das mit den Gynäkologen spielen. Ja, genau, das habe ich noch mitbekommen. Da saß ich noch in der Wasserschleife. Ja, das fand ich ja auch so ganz toll. Da haben die beiden sich ja auch so entdeckt, das Ehepaar. Und bei euch ist das ja genau der gleiche Fall. Ja, ich habe das ganz lustig gemacht. Wir haben uns kennengelernt. Ich bin auch ein bisschen zu schüchtern. Meine Frau möchte gerne, dass ich offener werde. Deswegen rufe ich auch eigentlich an. Du bist doch hervorragend offen. Erzählst doch alles. Meine Frau passt das nicht. Also ich sag mal, die sagt so oft, zieh doch mal einen Regenmantel an. Wir haben ja Herrenregenmäntel. Und dann gehen wir mal spazieren abends im Regen. Und das traut mir auf dem Dorf überhaupt nicht. Und das ärgert meine Frau, dass ich da noch so verschlossen bin. Also sie möchte gern, dass du den Regenmantel anziehst, nackt unten drunter bist? Nein, das war so normal anziehen. Ach so. Aber ich meine, es wäre doch mal ganz pikant, wenn ihr nur den Regenmantel anziehen würdet und dann spazieren geht. Ja. Das ist doch auch geil, oder nicht? Ja, dann darf der aber nicht transparent sein. Nein, natürlich nicht. Nein. Das muss dann natürlich ein anderer sein, wo man das alles nicht sieht. Schicke hohe Gummistiefel dazu an. Haben wir alles da. Regenmäntel an und sonst nichts. So, also im lauen Sommer an, wo es gerade mal geregnet hat, könnte man das doch machen. Eine gute Idee. Dann kommt ihr beiden da so richtig in Fahrt. Wenn ihr nach Hause kommt, dann geht doch die Post ab zu Hause. Ja, denke ich mir auch, ja. Also da kann ich jetzt manchmal schon gar nicht abwarten. Also kommt ihr euren ehelichen Pflichten gegenseitig denn immer nur in Regenkleidung nach oder auch schon mal ganz schlicht und normal? Nee, eigentlich gar nicht mehr. Das war ganz am Anfang nur. Und wie gesagt, ich habe meine Frau mal irgendwann habe ich mich mal so eingepackt in Folie, glasklar, und habe mich so mit einer Geschenkschleife und habe dann meine Frau damit überrascht. Mhm. Die war dann erstmal ganz erschrocken und dann habe ich dann so peu à peu bin ich damit rausgekommen. Mhm. Aber zu der Zeit hatte ich nur diese Friesenärzte, weil früher gab es ja fast gar nicht. Ja, ja. Diese gelben Dinger hatte ich auch früher. Genau. Ja, die habe ich hier nur liegen, aber die sind ja steif und rauf. Und ja. Also, der Regenschirm an sich interessiert euch nicht, ne? Haben wir auch für Fotos und so. Ach so, für Fotos. Oder wenn wir da wirklich mal rausgehen würden, damit man den dann mitnehmen kann. Eine praktische Frage, wenn es denn passiert ist, ne? Ja. Dann ist man ja, oder bist du, sehr geschwitzt durch die Hitze, die entsteht unterhalb dieser Kleidung. Und wenn dann noch mehr passiert ist, ist dann halt noch mehr Flüssigkeit so genau. Um dich herum. Da muss man doch erstmal richtig gut duschen danach. Ja, ne? Danach muss man dann in eine Badewanne oder duschen, wie auch immer. Ja. Das macht ihr dann auch immer? Ja, vor allen Dingen, manchmal schläft man dann ein und wacht dann morgens auf und dann hat man eben praktisch eine Sauna hinter sich. Mhm. Und man fühlt sich sowieso dann, als wenn man aus der Sauna kommt. Ja, so richtig, das ist die Sauna für Arme, ne? Oder so. Also die schnelle Sauna. Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal, ich habe da unheimlich, wie soll ich mal sagen, ein ganz tolles Gefühl. Also und jetzt wäre euer Wunsch noch, euer Traum, dass ihr mit Gleichgesinnten irgendwie mal zusammenkommt. Und ihr würdet das gerne auch dann mal zu dritt, zu viert, zu fünft machen. Für ein Pärchen zum Beispiel. Ein Pärchen, ja. Wir wollen jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, eine Dreiecksgeschichte oder so, sondern ein Pärchen, wo man sich mal austauscht. Ist mal was anders. Genau. Genau. Ja, dann wünsche ich dir, dass du übers Internet, dass ihr jemanden findet oder ein Pärchen findet und halt ein paar nette Stunden miteinander verbringen. Ja, wäre ganz cool, ja. Du grüßt mir auch deine Ehefrau herzlich. Ja, werde ich machen, ich danke dir. So wie der Hafel in seine Sklaven von mir grüßt hat. Ich finde deine Sendung super, muss Dankeschön. Ich sagen. Alles Gute. Ja, auch so. Tschüss, Armin. Tschüss. Was wir wieder alles erfahren hier. Mann. Aktan. Ja, das bin ich. 29 Jahre. Stimmt, hallo. Ne? Ja, guten Morgen. Morgen. Ist das ein türkischer Name? Das ist ein türkischer Name. Aktan. Das ist immer so schön bei den türkischen Namen, die kann man so aussprechen. Wir Deutschen können die so aussprechen, wie man es schreibt. Ja. Da muss ich nicht rufen, hier steht Aktan und dann wird es auch so ausgesprochen. Hör mal, ich komme immer noch über die Leute nicht weg, diese Dom und diese Sklaverei. Ich habe gedacht, die Sklaverei ist abgeschafft worden vor 150 Jahren. Ja, die klassische Sklaverei schon, ja. Aber womit ich das vergleiche? Na? Es gibt so im Islam diese Leute, die sich 3-4 Frauen anschaffen ja. Und die werden verpönt von ja. Wegen, die Frauen würden wie Sklaven gehalten und so weiter, die hätten nichts zu sagen. Aber die Leute hier machen das freiwillig, ich verstehe das nicht. Das ist schon verrückt, ne? So hast du es auch noch nie gehört, dass es das gibt. Ja, doch schon, die Szene kennt man schon so. Ja, aber nur so als Szene, dass die sich mal so treffen, aber dass die richtig zusammenleben oder sogar für immer zusammenleben, das habe ich so noch nicht gehört. Ja, ja. Und weißt du, was ich bei dir gut finde? Dass du überhaupt nicht mit Tabus und Vorurteilen an die Leute rangehst. Du lässt ja einfach sprechen und stellst neugierige Fragen. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich hätte viel mehr meine eigenen Vorstellungen da im Vordergrund. Ich glaube, das schätzen ja. Die Leute an Ich bemühe mich. Jetzt aber zu dir. Was ist dein Thema? Ja, also ich bin irgendwie Achselhöhlenfetischist. Wir bleiben beim Thema Fetischismus. Ja, ich... Achselhöhlenfetischist. Ja. Auf welche Achselhöhlen bezieht sich das? Auf weibliche Achselhöhlen? Ja, natürlich. Ich bin hetero. Ja. Und diese Achselhöhle, diese Gegend fasziniert mich, weil es so kurvenreich ist. Ja. Das irgendwie ist so ein Knotenpunkt im Körper. Es ist kurvenreich, es ist eine Mulde, das ist schon ein bisschen geheimnisvoll. Genau. Es riecht unter Umständen interessant. Ja, also es geht mir nicht um den Gestank, es darf nicht stinken. Ja, ja. Nein, es kann ja auch duften. Also es muss, wenn eine Frau gepflegt ist oder wenn ein Mensch gepflegt ist, dann duftet ja auch die Achselhöhle. Genau, und auf diesen Duft kommt es auch an. Es darf nicht nach irgendwelchen Chemikalien, irgendwelchen Zusatzstoffen, Deo und Parfüm riechen, sondern also es muss einfach nach Körper riechen. Schön frisch gewaschen und dann nach dem Körpergeruch. Genau so ja. ist das. Und das kennen Frauen nicht mehr, Domian. Das finde ich total schade. Weil die meisten Menschen sich voll sprühen mit Deo und Parfüm und so meinst du? Absolut. Ja, ja. Und ich bin stimmt, ja. Anhänger der Natürlichkeit. Und ich beobachte, wenn ich daran rieche, bei einer Frau die Reaktion von der Frau, wie fremd ihr eigener Körpergeruch ist. Ja, du hast recht. Das ist wirklich, das nimmt immer mehr zu, dass die Leute sich zu sehr eine Wolke von Gerüchen um sich herum haben. Genau, aber man kennt sich nicht mehr, man redet nicht mit sich selbst und man riecht sich auch nicht mehr. Erklär es mir noch ein bisschen ausführlicher. Also das ist die Achselhöhle, das interessiert dich aufgrund der Wölbung, der schönen Kurven und so weiter. Müssen die Achselhöhlen der Frauen rasiert sein oder dürfen da auch Haare sein? Nee, Haare würden stinken, weil der Geruch, also da kommt ein Gestank raus aus den Achselhöhlen, weil es ja mit Pheromonen verbunden ist. Es ist nicht einfach. Also es sollte rasiert sein. Es muss rasiert sein, sonst würde es anfangen zu stinken aufgrund der Pheromone. Wie hast du das denn, du bist jetzt 29 Jahre, wie hast du es bei dir entdeckt, dass du so auf Achselhöhlen von Frauen stehst? Ich meine einfach beim Vorspiel, wenn man so die verschiedenen Regionen des Körpers, des weiblichen Körpers so erkundet, dann schnüffelt man und küsst so bestimmte Regionen. Mhm. Und diese Gegend, da sind die Frauen ein bisschen pingelig und die gucken so, was macht der da und warum ist er so interessiert daran, warum bleibt er da stecken und nicht geht er nicht weiter. Und so hast du es allmählich dann auch entdeckt. Würdest du sagen, gehst du so weit, dass für dich die interessanteste Körperstelle an einer Frau definitiv die Achselhöhle ist? Nein, das würde ich nicht. Das würdest du nicht sagen, so weit nicht. Nee, das wäre so eine Obsession vielleicht. Ja. Aber ich würde sagen, es ist eine sehr interessante Region und ich rate es jedem Mann, das mal auszuprobieren. Ja, vor allem die Frauen werden verrückt irgendwie. Die denken, warum ist er so urtümlich, so altertümlich und versucht meine Urgerüche zu riechen. Ja, du küsst wahrscheinlich die Frauen auch in den Achselhöhlen. Das kann man aber nicht lange machen, weil es sofort irgendwie kitzelt und anfängt zu schwitzen. Aber es ist ja auch ein sehr schönes Gefühl, doch auch mit dem Mund verwöhnt zu werden, also ist doch sicher sehr angenehm. Finde ich schon. Ja. Du bist aber noch nie irgendwie auf Unbehagen gestoßen bei Frauen, dass Frauen sagen, hier, wie bist du denn drauf? Oder das war immer alles in Ordnung. Ja, für mich war das in Ordnung. Und wenn eine Frau glaubt, dass sie sauber ist und dass sie überhaupt keine Probleme damit hat, dann kann sie sich auch gehen lassen. Mhm. Es ist eine sehr schwere Region für eine Frau, sich einfach gehen zu lassen. Ja. Darauf kommt es mir an, dass vielleicht Wenn du auf der Straße schöne Frauen siehst oder Frauen, die dir gefallen, geht dein erster oder sagen wir mal zweiter Blick immer so direkt im Sommer, wenn die vielleicht wenig anhaben, immer so direkt in diese Richtung, Richtung Achselhöhle? Nee, also so ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich fixiert bin. Mhm. Es ist nur einfach beim erotischen Spiel eine Region, die ich gerne länger erkunde als irgendwelche andere sexuell irgendwie typische Regionen. Also auch ein ganz klarer Fetisch Achselhöhlen, das hat uns Aktan erzählt. Ich danke für deinen Anruf. Ich danke dir auch und bleib weiter so offen. Dankeschön. Das ist sehr, sehr selten in diese Klischeegesellschaft. Danke für das Kompliment, Aktan. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Monika, 24 Jahre alt. Ja, hallo. Auch zum Thema Fetischismus noch? Nee, ist nicht. Müssen wir heute auch nicht. Ja. Monika, was geht's bei dir? Ich gehe fremd. Du gehst fremd. Ja. Und hast einen Freund. Natürlich, sonst würde man nicht fremd gehen. Seit vier Jahren. Also du hast seit 4 Jahren einen Freund? Genau. Und seit wann gehst du fremd? Seit einem halben Jahr. Ich hatte schon mal mit dir telefoniert. Da war das Thema, wenn das mein Freund ist, dann habe ich dir erzählt, dass ich Bulimie habe. Mhm. Dann hattest du am Ende noch zu mir gesagt, ich soll mir lieber einen Dackel anschaffen, so wie der mit mir umgeht. Also der Dackel hat auch schöne braune Augen. Ich erinnere mich. Da ging es um diesen besagten Freund. Ja, genau. Weil er mich nicht so gut behandelt. Oder ich mich nicht so gut behandelt fühle. Ja, das ist jetzt genau die nächste Frage. Warum gehst du fremd? Ja, weil ich mich nicht so gut behandelt fühle. Was macht er denn mit dir? Warum behandelt er dich nicht gut? Allein schon Zärtlichkeiten bleiben aus, also so Schmusen und so. Da ist er kein Typ für. Mhm. Ja. Aber er ist nicht gewalttätig zu dir? Er war mal. Also er hat mal. Also er hat mich mal geschlagen. Aber sag's nochmal, du hast es schon mal erzählt, ich weiß. Wie lange liegt das jetzt zurück? 3 Monate, wo wir telefoniert haben. Mhm. 3-4 Monate. Das war das einzige Mal? Was? Das war das einzige Mal, dass er dich geschlagen hat? Ja. Mhm. Wie hatte er dich damals geschlagen? Erzähl's nochmal. Also wir waren im Schlafzimmer und er hat gesagt, ich soll meine Klamotten aufräumen. hatte meine Klamotten im Flur geschmissen und dann habe ich einen Stapel aus seinem Schrank geholt, habe den auch rausgeschmissen, weil lasse ich mir ja nicht gefallen. Ja. Und dann hat er mich gepackt und gegen die Wand geschmissen. So, und mir eine Ohrfeige verpasst. Was ja auch schon sehr schlimm war. Ja. Ne? Ja. Wo man keine... Aber er ist kein Typ für Schlangen. Also es war einmal und seitdem ist es auch nie wieder passiert. Naja gut, es sind auch erst 3 Monate vergangen. Nee, das war ein Missverständnis. Ich habe vor 3 Monaten angerufen. Ach so. So also, das war dann nicht so. Ja, das mit wem gehst du jetzt fremd? Mit einem aus meiner Stammdiskothek. Wie oft passiert das? Ja, einmal die Woche so. Einmal die Woche. Bei ihm dann zu Hause? Ja, genau. Wohnst du mit deinem Freund auch zusammen? Ja, seit 4 Jahren. Du wohnst mit ihm eine Wohnung. Ja. Weiß der Mann, mit dem du fremd gehst, dass du eine feste Beziehung hast? Nee. Das weiß der nicht. Hat der... Der ist wahrscheinlich solo und hat keine Beziehung. Genau, ja, und er macht sich Hoffnungen. Darauf wollte ich hinaus. Er macht sich Hoffnungen? Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? Oh, und wie? Ich komme mir total verlogen vor. Das ist ja nicht so gut. Du schläfst mit deinem Freund aber auch noch. Oder nicht mehr? Ich würde, wenn er würde wollen. Ach, er will gar nicht mehr. Selten. Einmal im Monat und ist mir zu wenig. Ja, und er ist auch nicht sehr zärtlich zu dir? Nee, überhaupt nicht. Also Pitstop, rein, rauf, runter, raus. Ich hab damals sehr hart geurteilt über deinen Freund. Ich erinnere mich. Und, Ja, stimmt. Du hast noch gesagt, ich soll mir einen Dackel kaufen, der hat auch schöne Brunnen. Genau, ja. Es hat sich ja insofern überhaupt gar nichts verändert. Im Gegenteil, es ist ja noch schlimmer geworden. So viel schlimmer, dass du sogar ausbrichst und dir einen Freund suchst. Um dir die Zärtlichkeiten und auch die Sexualität zu holen, die du von deinem Freund nicht bekommst. Ja, genau. Und bei dem kann ich mich auch also aussprechen und ich kann da weinen. Bist du denn vielleicht auch so ein bisschen auf dem Wege dazu, dich in diesen Mann zu verlieben? Nee, ich liebe den nicht. Das ist also eine reine Sexbeziehung. Ja, genau. Eine erotische Sexbeziehung. Ja. Die ist ganz nett, aber mehr ja, ist es nicht. Ja, das ist, ich kann mit dem so gut reden. Und ich habe Angst, wenn ich mit dem eine Beziehung anfange, dass, wenn es dann mal irgendwie Schluss ist, dass das dann nicht mehr da ist. So, jetzt aber die Grundfrage natürlich, wie du dich weiter verhältst und vor allen Dingen, was du mit deiner festen Beziehung auch machst. Ja. Warum bist du bei diesem Mann noch? Ich frage das und ich will auch eine vernünftige Antwort haben. Weiß nicht, ist nicht. Du bist unzufrieden in der Beziehung. Er hat dich vor 3 Monaten, er hat dich damals mal geschlagen. Ja. Und du sagst es einmal, aber einmal ist in diesem Fall für mich nicht kein Mal, sondern es ist ganz graviert. So. Und du bist absolut mit ihm unzufrieden. Er schläft nicht mit dir. Es gibt keine Zärtlichkeit. Und er hat kein Verständnis. Er hat kein Verständnis. Du kannst nicht mit ihm reden. Nee. Was ist denn, bevor ich das weiter vertiefe, diese Frage, frage ich dich, was ist denn positiv an ihm? Wie schon gesagt, seine Augen, also der ist auch so, seine ganze Familie, also seine Familie, die ist Wahnsinn. Die sind alle füreinander da und die haben mich auch richtig aufgenommen. Aber er eben nicht. Ja, genau. Er hat eben nur schöne Augen. Ja. Ja, aber das Bodenständige an ihm, das... Aber, Moni, jetzt mal im Ernst. Das ist doch nur völlig albern. Du kannst mir doch nicht erzählen. Ich frage dich, was schätzt du an deinem Freund, mit dem du 4 Jahre zusammen bist? Und dann gibst du mir als Antwort die schönen Augen. Ist doch, ja, ich liebe ihn ja auch. Ja, und dieses Zuverlässige an ihm. Also ist mein erster Freund, der Arbeit hat und noch nie im Knast gesessen hat. Sage ich jetzt einfach mal so. Gut, das ist sicher auch sehr löblich, wenn jemand zuverlässig ist, absolut. Aber zu einer Beziehung gehört da noch mehr dazu. Dann kannst du da auch versuchen, mit dem einfach gut Freund zu sein. Dann würde das vielleicht auch funktionieren. Warum bleibst du mit ihm zusammen, wenn du so unzufrieden bist? Warum? Ja, das sagt meine Freundin mir auch andauernd. Und jetzt gehst du noch fremd? Ja. Jetzt gehst du noch fremd? Ja, das ist doppelt belastet. Wie soll es denn weitergehen? Willst du weiter fremd gehen und den Mund halten? Willst du es ihm sagen? Willst du es deinem neuen Lover sagen, dass du einen Freund hast? Du hast dich ja völlig verfallen. Wenn ich ihm sowas sage, genauso wie ich angerufen habe, wo ich Bulimie habe, das habe ich ihm gesagt. Und dann kam der mir so, ja, jetzt kommen wir bloß nicht mit Therapie und so eine Scheiße. Also es war total krass. Das hat er gesagt? Ja, der hat da irgendwie, also eine Frau muss für ihn funktionieren. So, meine Frage war, wie soll es jetzt weitergehen? Was denkst du dir? Deswegen rufe ich ja an, sagst du mir was. Ich sage dir, dass du dich von diesem Mann trennen sollst. Das habe ich dir damals schon gesagt. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Du musst ja erst mal sehen. Du musst ja nicht von einem Nest ins andere hüpfen. Du musst ja erst mal ein bisschen alleine sein. Nee, aussehen. Das will ich ja nicht. Ich will alleine. Ich will alleine wohnen. So, dann bist du erst mal alleine. Ja. Und da muss man mal gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Aber eine Frau muss funktionieren. Was ist das für eine Aussage von einem Mann? Das ist doch unglaublich. Ja, ich weiß. Dass aber der ist so erzogen worden. Seine Mutter war genauso. Monika, also. Ist doch egal, wie er erzogen wurde. Entscheidend ist ja, wie er sich jetzt dir gegenüber verhält. Allein das ist doch schon eine große Verletzung, dass er die Frau, mit der er zusammen ist, die er eigentlich lieben sollte, da sagt er, eine Frau muss funktionieren. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Ja. Das ist total... Ja, jetzt habe ich mir noch einen anderen Typen, also... Ja, du hast dich jetzt bei dem anderen Typen nur auch noch weiter rein versteckt, ja, ne, in die Lügerei. Dem hast du erzählt, dass du alleine bist. Ja, genau. Mhm. Der fällt wahrscheinlich auch aus allen Wolken, wenn dir das dann erfährt. Ja, stimmt. Mhm. Also, jetzt habe ich mir das auch noch irgendwie aufgeheizt, sag ich mal. Und, also, es ist ein bisschen viel, heftig. Wie ist denn der Sex mit diesem neuen Mann? Ja, also, kann ich schwärmen. Ich sehe das Strahlen in deinen Augen. Ja, so, wenn ich sehe, wirst du nur beide Backen am Grinsen. Also das ist was ganz Tolles. So toll, dass du das eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, dass du das mit deinem Freund eigentlich so noch nie erlebt hast. Ja, genau. Also da kannte ich das gar nicht. Mhm. War das eigentlich damals ganz am Anfang schon doch ein bisschen besser zwischen dir und deinem Freund? Oder war Also die ersten 3 Monate habe ich bei ihm gewohnt, haben uns eine Wohnung genommen und in den ersten 3 Monaten war es okay. Mhm. Aber nur die 3 Monate, ne? Und jetzt sind 4 Jahre draus geworden. Ja, genau. 4 Jahre sind draus geworden. Ja, aber was wir uns alles aufgebaut haben und so, das einfach so einen Schnitt zu machen und alles hinter sich zu lassen. Ja, aber was meinst du, wie viele Ehepaare, die vielleicht 10, 20 Jahre zusammen waren, die auch ganz viel aufgebaut haben, die ganz verstrickt sind, auch finanziell miteinander, die auch diesen Schritt unternommen haben, weil es irgendwann nicht mehr ging. Und du bist eine junge Frau von 24 Jahren und letztendlich musst du es machen. Du musst es für dich und für dein Glück machen, für deine Zukunft. Ich weiß. Also guck mal, du bist ja nun schon sehr erkrankt durch deine Bulimie. Das ist ja schon ein ganz, ganz schlimmes Warnsignal, das auch ganz grundsätzlich mit deinem Leben... Aber das hilft mir irgendwie. Was hilft dir? Ja, also die Bulimie, das ist so ein Druck und dann ist das total erleichternd. Ja, aber das ist doch ganz schlimm. Das ist doch kein Helfen. Das ist wie, dann kannst du sagen, Alkoholismus, Alkohol hilft mir. Genauso ist das. Guck mal, du hast eine Krankheit, du hast eine wirkliche Krankheit, die entsteht durch Druck und durch viele innere komplizierte Ich bin so ein Typ, so ein Larifari, also ich nehme das nicht so ernst. Also ich würde das an deiner Stelle aber verdammt ernst nehmen. Irgendwann bist du schwer, schwer krank. Du hast richtig Angst vor diesem letzten endgültigen Schritt, ne? Ja, tierisch. Mhm. Also es ist so schwer für mich, weil bei meiner Mutter und so, das war okay, mit meiner Mutter da zusammenzuwohnen und so. Aber jetzt nochmal so und dann immer so. Und ja, oder du musst halt alleine wohnen, das muss ja nicht wieder bei der Mutter sein. Wie auch immer, mag alles kompliziert sein. Darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist kein Gegenargument, ja, das ist kompliziert. Das ist so ein verdammter Schiss, so dieses Unsichere. Ja. Ich weiß jetzt, was ich habe, aber was ich bekomme, weiß ich nicht. Ja, du hast ja nichts. Was hast du denn? Du hast nichts. Ja. So. Stimmt. So, in diesem Sinne werden wir uns jetzt verabschieden. Ja. Und ich hoffe sehr, ich kann dir wirklich nicht mehr dazu sagen, Monika. Ist das, was ich dir jetzt sage, was ich dir damals vor ein paar Monaten auch schon mal gesagt habe? Hm. Du musst dann irgendwann Frau genug sein, um einen Schlussstrich zu ziehen und dir ein eigenes Leben aufzubauen. Ja, ich versuch's. Um dein eigenes Glück selbst zu gestalten. Jetzt bist du nicht glücklich. Ja. Ne? Das ist ja auch nur eine Aussage. Du bist einfach nicht glücklich jetzt. Nee, überhaupt nicht. So. Und ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal mit dir rede und dann sagst du, Domian, ich bin die von damals. Jetzt bin ich aber glücklich. Okay. Das hoffe ich sehr. Ich tue es für dich. Liebe Moni, nein, tue es mal für dich. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen heißt unser Thema die schlimmste Verletzung meines Lebens. Die schlimmste Verletzung meines Lebens, das kann eine körperliche Verletzung sein, kann aber auch eine seelische Verletzung sein. Um 1 Uhr sind wir da, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr schon bei uns anrufen. Ich wünsche euch eine gute und eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.